Warte mal. Kommt da nicht einer? Wo? Drüben, auf der Straße. Was bleibst du denn dann stehen? Sie sollen uns wohl vorm Hause erwischen mit dem Rehbock? Was soll ich denn? Überhaupt. Das ist doch Vulko. Geh hin zu ihm und sag, er soll heute noch reinkommen bei uns. Wir hätten was für ihn. Lass uns erst das Sticke ins Haus bringen. Tu, was ich dir sage, Julian. Das bring ich schon alleine rein. Ist sowieso nur eine halbe Portion von Bock. Kann ich denn dafür, dass kein größer Stick in der Stinge ging? Ritt nicht lang rum. Tu mal lieber einen Sack auf den Buckel. So, und nun mach. Sonst geht er vorbei. Ich geh ja schon. Hey. Adelheid! Wirst du gleich aufmachen? Mach auf, Mädel, sonst komm ich durchs Fenster! Ach, du bist's, Mama. Ja, ja, ich komm ja schon. Leontine? Was bist denn du hier? Guten Abend, Mama. Wie bist denn du reingekommen, ne? Na, über den Ziegenstall lag da der Schlüssel. Und was wisst ihr denn nur zu Hause, Mädel? Och, ich soll wohl ja nicht mehr bei euch kommen. No, sei bloß so gut und tu dich ein bisschen. Das hab ich zu gerne. Du weißt wohl noch ja nicht, wie spät es schon ist. Mach bloß, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Nee, ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Du gehst nicht. Ach, wo. Das ist aber was ganz Neues. Da brauch ich mal den lassen Schinden. Och, schinden tun sie dich bei Krias. Nee, so ein armes Kind aber auch. Ein Frauenzimmer wie ein Dragoner. Nee, ich geh nicht mehr bei die Leute hin. Dann geh ich lieber ins Wasser. Dass du da bloß keinen Schnuppen holst. Ich spring ins Wasser. Dann ruf mich auch. Ich werde einen Schubs geben, der du auch ja nicht und fliegst daneben. Na, brauch ich mir denn das wohl lassen gefallen? Denn ich muss abends Holz drin räumen, 2 Meter. Nee, ist wohl nicht möglich. Holz sollst du drin schleppen. Nee, bei die Leute aber auch. Und 20 Taler aufs ganze Jahr? Und dann soll ich mir auch noch den Boden verfrieren. Und nicht mal satt zu essen, Kartoffeln und Hering. Naja. Da, retten ja erst lange, dummes Mädel. Je, schneidere ein Stickel Brot ab. Und wenn du satt bist, dann scher dich, verstanden? Das Pflaumenmus steht da drin. Juste von Schulzes kriegt 40 da. Renn du bloß mit dem Kopf durch die Wand. Du wirst bei die Leute nicht ewig bleiben. Aber das Weihnachtsgeschenk in der Tasche. Und dann willst du fortlaufen. Nee. Na, das bisschen Gelumpe, was ich da anhabe. Und das bare Geld? Vergisst du wohl Jans, was? Jawohl doch, Jans im Merker 6. I, Geld ist Geld. Lass mal gut sein. Na, wenn ich aber nur kein mehr verdiene? Mit dem Maule. Nee, mit der Nähmaschine. Ich geh nach Berlin und ich nehm Mäntel. Stech uns Emilie geht auch seit Neujahr. Komm du mir bloß mit die Schlumpe gezogen. Die soll mir auch unter die Finger laufen. Den Balge werde ich ja täglich aufstecken. Na, das wäre so a Amassmang für dich mit die Kerle, die Nächte verschwiemeln. Nee, Mädel, wenn ich bloß dran denke, ich hau dich, dass du schon ja nicht mehr aufstehst. So, nun fass einmal an. Und hilf mir, das Sticke da aufhängen. Och, du kannst da wohl nicht dämlich anstellen, was? Ist ja auch so schwer. So, nur hab dich ein bisschen. Das Faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Nun kommt Papa. Jetzt nimm dich in Obacht. Wenn Papa mir verhaut, dann lauf ich fort. Dann will ich schon sehen, wo ich bleiben du. Rett mir erst lange. Hier und Futter der Ziegen. Sie sind doch noch nicht gemolken den Abend. Wie? Namen, Papa. Und ihr braucht der Karnickel eine Handvoll Heu. Ja, mach ich, Mama. Na, was ist? Hast du Vulko noch getroffen? Was? Kannst du nicht reden? Ja oder nee? Wer da rumkommen, ne? Immer zu doch. Schrei du mal noch mehr. Was ist denn das nur wieder mit Leontin? Ich ja nicht. Was hat denn der Emil gelat? All wieder klinkern. Was soll er denn gelat haben? Was ist denn nur wieder mit dem Mädel? Der halbe Zeller oder der ganze? Was mit dem Weibstück all wieder ist? Was Emil gelat hat, will ich wissen. Ein halben oder einen ganzen Kahn? Immer zu, doch die ganze Zille. Was ist denn nur mit den Mädel? Siehste, von solchen Sachen verstehst du nicht. Lass du mich bloß für die Mädel säuen. Das schlägt nicht in deine Konferenz. Bei Jungens wäre das was ganz anderes. Da würdet dir auch niemals was reinreden. Ein jedes hat seine Konferenz. Denn sollte man mir nicht gerade in den Weg laufen. Ja, du willst wohl lahm schlagen. Denk bloß nicht, dass ich sowas zugebe. Das Mädel kann noch unser Glicke sein. Wenn du bloß für sowas da Verstand hättest. Denn sollte man sehen, wo sie bleiben tut. Ach, da ist keine Angst drum, Julian. Kann milchlich sein, du erlebst noch was. Die wohnt noch einmal in der Belle Etage und wir seien froh, wenn sie uns überhaupt kennt. Was hat denn der Tetzrat damals zu mir gesagt? Ihre Tochter ist so ein schönes Mädchen, die kann noch einmal beim Theater Verhure machen. Den sollte man machen, der zu hinkommt. Ach was, du hast keine Bildung, nicht, Julian? Von Bildung hast du auch keine Spur. Wenn ich nicht gewesen wäre, Julian, was wäre auch aus diesen Mädchen geworden? Ich habe sie gebildet, erzogen, verstehst du? Und Bildung ist heutzutage die Hauptsache. Wer ist denn das? Adelheid. Mama! Mach doch bloß mal um! Wo hat sich bloß das Mädel so lange rumgetrieben? Oh, was machst du mir denn nicht auf, Mama? Puh, ich hab mir ja Hände und Füße verfroren. Retten erst lange, mach Feuer im Herd, dann wird er schon warm werden. Wo steckst du denn überhaupt so lange? Ich hab doch die Stiebeln geholt vor Vatern. Und da bist du wieder 2 Stunden geblieben? Na, wenn ich um 7 erst bin gegangen. Um 7 bist du gegangen? Und jetzt ist es 11:30, das weißt du wohl ja nicht. Ich soll wohl bloß immer zu Hause biestern. Jetzt bist du wohl stille und rätst gehen, Ton. Na, will ich allen noch 2 Wörter abwarten. Dann hat es aber eingeschlagen. Ich bin jetzt fertig mit der Ziehen, Mama. Und mit der Karnickel auch? Ja, Mama. Na, Julian, was hockst du denn hier herum? Hä? Aber ich hab das doch heute Morgen gesagt. Na, weißt du nicht, hinten am Ziehenstall, das Brett? Was denn für ein Brett? Der Wind hat's losgemacht gestern Nacht. Na sieh, dass du rauskommst. Zunageln. Verstehst du? Die Morgen früh ist all auch noch ein Dach. Nun, nee. Dort nimmst du Hammer und Nägel. Nun sieh, dass du fortkommst. Du bist ja mein Dusselig. Ah, hör mal. Wenn Vulko kommt, was soll er an jedem? Na, Merker Zwölbe doch ganz gewiss. Merker Zwölbe ist ja nicht. Merker 12. Was hängt denn da an der Wand, Mama? Ein Klapperstorch. Ein Klapperstorch? Hat der auch Hörner? Das weiß ich schon. Ein Rehbock ist das. Na, wenn du das weißt, was frägst du dann erst? Hat dem Papa geschossen, Mama? Renn doch durchs ganze Dorf und schreit, dass Papa einen Rehbock geschossen hat, ja? Wir werden uns schön hüten. Denn kommt der Blanke. Vor Chantal Schulzen fürchte ich mir nicht. Der hat mir schon mal an Kinn gefasst. Der kann ruhig kommen. Mir tun nichts Böses. Wenn ein Reh einen Schuss hat, uns ist am Verenden, uns find's kein Mensch, dann fressen's der Raben. Ob mir's nur fressen oder der Raben, ihr fressen wird's doch. Ja, das ist wahr. Nun sag mal, Leontine. Ja, Mama? Holz hast du sollen rinschleppen? Ja, bei die Kälte. 2 Meter Knüppel. Und wenn man kaputt ist wie so ein Hund, um 9:30 des Abends spät. Und nun liegt das Holz so auf der Straße. Von Jartentor liegt das. Na, wenn sie nur aber und stehlen das Holz der Nacht. Was ist dann morgen früh? Na, ich gehe ja nicht mehr hin. Sind's schrine Knüppel oder trockene? Das sind so schöne, trockene Knüppel. Mama, ich bin so schrecklich müde. Ich hab mal so schrecklich müssen abmachen. Na ja, meins Wehen. Bleib heute Nacht bei uns. Ich hab mal's ein bisschen anders überlegt. Morgen früh wollen wir weitersehen. Und nur mach und je schlafen. Ruf in die Kammer, dass Papa nicht etwa doch noch einen Krach macht. Von solchen Sachen versteht er zu wenig. Papa spricht immer so ungebildet. Er hat eben keine Bildung gelernt. Das wäre mit euch auch nicht anders, wenn ich euch nicht gebildet erzogen hätte. So, nun komm mal her. Rühr mal ein bisschen um, dass es nicht anbrennt. Ist das Drehleber, Mama? Na, was denn sonst? Das riecht aber schön. Ja, wie kriegt Papa? Was stehst du noch rum, Leontine? Ruf jeden sollst du, hab ich gesagt. Ich wollte ja bloß noch sagen, der Motor ist weg von Krüger, Mama. Ja, da hat er wohl keine Miete bezahlt, was? Mit Hängen und Würjen, sagt der Krüger. Hat ihn aber doch rausgeschmissen. Wie so ein verlorener, windiger Kerl und immer so hochmütig zu Herr Krüger. Wenn ich wieder Herr Krüger gewesen wäre, den hätte ich erst ja nicht so lange behalten. Na, weil Herr Krüger doch bloß Tischler gewesen ist. Denn ist Motes man immer so verächtlich. Mit Dr. Fleisch hat er sich ja auch gezankt, der Motes. Na, wer sich mit dem zankt, da möchte ich wissen. Die Leute tun doch wirklich keiner Fliege, was? Er darf ja nicht mehr bei Fleischer hinkommen. Ach, wenn du einmal könntest bei die Leute unterkommen. Da sind dem Mädchen wie Kind in Haus. Und was der Bruder ist in Berlin, der ist doch Kassierer beim Theater. Nur mach aber, dass du raufkommst. Ich glaube, ich hör Papa kommen. Ja, ja, gute Nacht, Mama. Nanu, wer ist denn das? Wollt ihr mir wohl mal fertig drin lassen? Oh, Vulko, freilich, warum nicht? Immer nur rein in die Bude. Ich wünsche schönen guten Abend. Na, kommt da doch wieder angezogen, der Wolf mal ein bisschen übers Ohr hauen? Das versuche ich schon ja nicht mehr. Na, anders wird es nicht rauskommen, was? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Noch was? Hier hängt da der Bock. Ein Kapitalstücke, was? Der Julius Uchmann gehörig aufpasst. Die sind jetzt böse hinterher. Was wollen Sie dafür geben? Das ist die Hauptsache. Was ich Ihnen sage. Ich komme von Grünau. Da habe ich es ganz genau gehört. Sie haben Fritze Webern angeschossen. Sie haben ihm die Hosen voll Schrot gesenkt. Was wollen Sie dafür geben? Das ist die Hauptsache. Naja. Ich hab man schon vier Böcke zu liehen. Ja, der will ihn geht eure Ziele auch nicht unter. Das soll sie auch nicht, das wäre so ein Fest. Aber was denn, wenn ich nur liehen bleibe? Ich muss mit die Dinger doch rein nach Berlin. Das arbeitet sich heute schlecht genug auf der Spree. Und wenn das die Nacht so weiterfriert, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen mehr. Dann sitze ich im Eise fest mit meinen Kahn und hab die Dinger auf den Hals. Adelheid. Ja, Mama? Spring mal rüber zu Schulzen. Sag einen schönen Gruß von der Mama und da soll er mal herkommen. Die Mama hätte was Schönes zu verkaufen. Das mach ich, Mama. Na, hab ich gesagt, ich will das nicht kaufen. Nur mir ist das egal, wer das kauft. Ich will das ja kaufen. Wer nicht will, der lässt eben bleiben. Ja, ich kaufe das Stück. Also, was soll's denn so bringen? Der Dreh hier. Das hat seine 30 Pfund, aber gut und gerne, kann ich Ihnen sagen. Naja, mit Merker 13 ist es bezahlt. Da verdiene ich auch noch nicht 10 Pfennige bei. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Reise. Na, mehr wie 13 kann ich nicht geben. Lassen Sie mal. Ich kann nicht mehr geben, was ich Ihnen sage. Es ist bloß, dass ich die Kundschaft nicht verliere. Jetzt soll man strafen, so wahr wie ich hier stehe. Wenn das ganze Geschäft verdiene ich nicht so viel. Und wenn ich hoch sagen wollte 14, dann setze ich zu. Dann habe ich Verlust von 1 Mark. Soll mir aber ganz egal sein, schön, dass ihr den guten Willen seht. Also, Merker 14. Lass gut sein. Das Reh, das werden wir los, da warten wir noch nicht einmal bis morgen früh. Na, wenn man keiner hängen sieht, das ist mit Geld nicht abzumachen, Sie. Das Reh hier? Das haben wir verendet gefunden. Ja, in der Schlinge. Kommt mal bloß nicht auf die Jagd. Da habt ihr bei mir keine Glücke nicht. Ja, tja. Wie kann man schon Stickerfähre zu liehen, sonst... Sonst wollte ich ja sagen, 15 Mal. Nee, Wulko. Heute ist Kirchgeschäft nicht mit uns. Aber sowas kann man am Ende nicht wegschenken. Na, hab ich nur etwa groß was davon. Das Schiffwerken ist kein leichtes Brot und Paschnet ist ein schlechtes Geschäft. Wenn ihr rinfallt, dann flieh ich schon längst drin. An der 40 Jahre plage ich man nu. Und was hab ich heute? 30 hab ich. Ich will mir schon viele Jahre einen Pilz kaufen. Das haben alle Doktors geraten, weil dass ich so leidenschaftlich bin. Ich hab mir noch keinen können kaufen, Wolfen. Bis heute noch nicht. So war, wie ich hier stehe. Mama, hast du nicht von Leontine gehört? Frau Krüger hat doch einen Pelz gekauft. Der hat an die 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Aha. Ein Biberpelz. Wir hatten gekauft? Nur Frau Krüger doch für Herr Krüger. Zu Weihnachten. Ach, das Mädchen ist wohl bei Krüger in Dienst. Ich nicht, meine Schwester. Ich gehe überhaupt nicht bei Leute in Dienst. Hm, ja, wenn ich so was mal haben könnte. Um so was erwärme ich mal schon lange. Da gebe ich glatt, also glatt 60 Dollar für. Hm. Der Doktor und Apotheker hält, das gebe ich doch lieber aus von Pelzwerk, nicht? Da habe ich dann noch zwei Nien dran, nicht? Ja. Ihr braucht ja bloß einmal hingehen zu Kriegern. Vielleicht schenkt dann weg. Nee, gut will ich bestimmt nicht. Aber wie ihr sagt, vor sowas verinteressiere ich mal sehr, Frau Wolfen. Oh ja, so ein Pelz möchte ich auch mal ganz gerne haben. Wie sind nun mit dem Rehbock? 16? Unter 18 nicht. Nicht unter 18, hat Julian gesagt. Mit 16 Mark darf ich dem erst ja nicht kommen, wenn sich der mal sowas in den Kopf gesetzt hat. Ah, da kommt er selber. Na, Julius, du hast doch gesagt, 18 Mark. Was habe ich gesagt? Na, du hörst heute wieder mal nicht gut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um wen ja soll ich den Bock nicht hergeben? Ich habe gesagt, ja, so, das Stück Wild, ja, so. Ja, das ist auch noch ja nicht so viel. Na, das noch mal ändert. 17 Mark. Na? Na, stimmt das nur? Ja. Ihr seid schon einmal ein beschissener Kerl. Ich hab's ja gesagt, der braucht bloß über die Schwelle zu treten. Da hat man auch schon ein Ding übers Ohr. So, und hilft mir aber mal das Stück gleich hier in meinen Sack rinboxieren. Ja. So, und wenn sie mal was zu hören kriegen von so was, ich meine, also beispielsweise so ein Pelz zum Beispiel, Frau Wolfen, so Sticker Sieb, also 60 Dollar, die bin ich imstande und lege sie an. Ja, ihr seid wohl nie recht. Wie sollen wir zu so einem Pelz kommen? Frau Wolfen! Stille! Frau Wolfen! Sind Sie noch wach? Julian, blass das Licht aus. Das ist ja bloß Morgenrot, Mama. So, jetzt kannst du wieder Licht machen, Julian. Wer war denn das? Ach, das war bloß der Amtsdiener, Mitteldorf. Was, Deibel, ihr habt ja schöne Bekanntschaften. Nun macht aber der da vorkommt, Vulko. Mama, der Mino hat angeschlagen. Na nu, Mitteldorf ist ja weg. Kommt da noch einer? Los, Vulko, hinten raus durch den Gemiesegarten. Julian, mach auf, Julian. Was scheißt du denn? Ich mache schon. Also, Julian, geh mal immer voraus, los. Und Frau Wolfen, wie gesagt, wenn so was mal wär mit so einem Biberpilz... Na freilich, mach bloß. Wenn das Spray nicht zu wird, dann bin ich in Sticker 3-4 Tage wieder retour von Berlin. Da liege ich dann mit meinem Kahn wieder unten. An die große Brücke? Hm, wo ich immer liege. Mama, der Mino bellt schon wieder. Nee, lass ihn bellen. Geh vom Fenster weg, Mädel. Es kommt jemand aufs Haus zu, Mama. Puh, wenn bloß der Vulko erst der Stickel weg wäre. Wer ist es denn, der Mitteldorf? Ich glaube, Mama, das ist der dämliche Motes. Was? Wer ist das Mädel? Ich glaube, der Motes mit seiner Frau. Oh, du lieber Gott, der dämliche Motes, der kann mal hier stohlen bleiben. Der braucht nicht erst das Haus durchschnüffeln. Los, Mädel, schau, dass du sauber machst. Der sieht einen Tropfen Blut an, am Boden, dass er vom Rehbock stammt. Du dick auf den Topf da. Komm, bleib da, wisch die Küche auf, es wird Beste sein. Mama, ich glaube, es ist schon zu spät, ich höre sie schon reden. Na ja, also rein, immer zu, es ist offen. Nasenblau hier vorn, Mutter Wolfen. Schön warm ist sie. Warum gehen Sie spazieren in der Nacht? Sie haben doch am Tag Zeit hier noch. Wer hat Zeit am Tag? Na, Sie. Ich lebe wohl etwa von meiner Renten. Das weiß ich ja nicht, von was Sie leben. Nun seien Sie mal nicht so mieseflörig, Mutter Wolfen. Wir wollten mal fragen nach unserer Rechnung. Na ja, da haben Sie schon mehr als einmal gefragt. Na ja, dann fragen wir eben noch mal. Hä? Was ist denn dabei? Wir müssen doch endlich mal bezahlen. Oh. Bezahlen wollen Sie? Na, ihr wisst doch, natürlich. Sie dachten wohl, wir würden ihn durchbrennen. So was werde ich doch nicht denken. Nee, wenn Sie wollen, so gut sein, passen Sie auf, dann machen wir es einmal gleich. Wo habe ich denn das Büchel da? Ja, also. Das seien, also, ne? 0, 3, 1. Ja, das seien also 11 Mark und 30 Pfennige. Ja, Mutter Wolfen. Wir kriegen Geld. Die Leute hier werden Augen machen. Das riecht ja hier so nach Wild. Ich rieche nichts. Wollen gleich mal nachschauen. Was haben Sie denn da auf dem Herd? Top gucken ist nicht. Mutter Wolfen, wir haben was gefunden. Ich habe nichts verloren. Da? Sehen Sie mal, den Draht. Das sind wohl Schlingen. Fürs Wild. Die haben wir ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von ihrem Garten. Kinder. Was hier bloß hier Wilddiebt wird. Wenn Sie aufpassen, Mutter Wolfen, da können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Nee, solche Sachen gehen wir nicht an. Wenn ich bloß so einen Halunken mal treffe, dem gebe ich zuerst ein paar der Ohren. Und dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Frau Wolfen, haben Sie nicht ein paar frische Eier? Jetzt mitten im Winter, da sind sie rar. Wer kommt denn nur? Ah, das ist bloß mein Mann. Komm rein, Julian. Wir haben Besuch. Namens, Herr Wolf. Förster Seidel hat wieder ein Wilddieb gefasst. Wird morgen nach Moabit gebracht, hat Schneiderkerl, das muss man sagen. Das hat manch einer schon bießen müssen. Ja, wer sich fürchtet, ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Und mit ein paar anderen warte ich bloß noch. Die laufen mir auch noch in die Hände. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Die kenne ich ganz genau. Haben Sie vielleicht gebacken, Frau Wolfen? Uns ist das Bäckerbrot so zuwider. Sie wollten doch, denke ich, die Rechnung begleichen. Na ja, ich sag Ihnen ja Sonnabend, Mutter Wolfen. Mein Mann ist doch Redakteur geworden von den Blättern für Jagd und Forstwirtschaft. Na ja, da weiß ich schon, was der Test. Na, was ich Ihnen sage, Frau Wolfen. Wir sind ja von Krüger schon weggezogen. Ja, weil sie mussten, sind sie weggezogen. Wir mussten? Du, oh Männer, hör dir das doch mal an. Frau Wolfen sagt, wir mussten von Krüger fortziehen. Weshalb ich dort fortgezogen bin, das werden Sie schon noch mal erfahren. Der Mann ist ein Wucherer und Halsabschneider. Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Ich warte nur, bis ich Beweise habe. Der soll sich ja von mir in Acht nehmen. Der und sein Busenfreund Dr. Fleischer, der ganz besonders. Wenn ich bloß wollte, ein Wort genüchte, da säß der Mann hinter Schloss und Riegel. Mit meinem Mann ist nicht zu spaßen. Wenn der sich was vornimmt, der lässt nicht locker. Er steht auch sehr gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Na, wie ist es denn mit den Eier, mit dem Brot? Na ja, da Fünfe habe ich gerade noch liegen. Und das Stickel Brot, das können Sie auch noch haben. Ne? Yes. Sind Sie nur zufrieden? Na, ihr wisst doch, freilich. Gut sind sie doch, die Eier. So gut sie meine Hühner gelegt haben. Na denn, gute Nacht. Nächsten Sonnabend, ja. Ja, doch, ist schon gut so. Gute Nacht, Frau Wolf. Ja. Mach, dass er rauskommt. Bei allen Leuten nischt wie Schulden. Was geht die das bloß an, was wir essen? Die sollen doch in ihre eigene Teppe gucken. Geh schlafen, Mädel. Gute Nacht, Mama. Nacht, Papa. Was musste die Leute alle Eier geben? Ich soll mir die Leute wohl zum Feinde machen? Ich sage dir, das ist ein ganz gefährlicher Kerl. Der hat nichts zu tun, als die Leute aufpassen. Komm, setz dich. Von solchen Sachen verstehst du zu wenig. Pass lieber auf deine Sachen auf. Das Schlingen legst du gleich hinter's Haus. Das waren doch deine. Na, immer zu. Dass er der dämliche Motes aber gleich finden muss. Hier in der Nähe vom Haus, verstehst du? Da liegst du mal keine Schlingen mehr. Womöglich hieß noch, wir haben sie gelegt. Hör bloß mit des Gequassel auf. Lass mich essen. Du, das Holz ist auch alle, Julian. Ich wollte soll wohl noch gehen, bis in den Hinterwinkel. Ja, am besten wär's. Ich spüre die Knochen schon ja nicht mehr. Mach jeden, wer der will, das ist mir egal. Ach, wenn du bloß nicht ja so feige wärst. Da hätten wir schon schnell ein paar Meter Holz. Da brauchten wir uns erst ja nicht lange zu schinden. Da brauchten wir auch nicht lange zu gehen. Lass mir Essen nappen, ja? Na, sei bloß nicht immer so mieseldrätig. Ich will einmal jut sein zu dir. Pass mal auf. Hier? Ja, eine ganze Flasche Korn. Na, Siste, die hab ich da mitgebracht. Na, du machst dir auch gleich eine freundliche Sichte. Was? Da, nimm ihn. Das ist... Weil die Gelde, das ist all ganz gut. Na, siehst du wohl. Sorge ich nur etwa für dich? Da, nimm noch ihn. Jens. Jens gut ist es. Jens gut. Gleich noch ihn. Nee. Nur langt es. Der Vulko, das ist doch ein rechter Halunke. Der tut doch immer, als wenn's ihm schlecht ginge. Er soll man still sind, all mit seinem Handel. Naja, du hast doch gehört mit dem Biberpelz. Ich hab nicht gehört. Das Mädel erzählte doch von der Frau Kriegern. Sie hatten Herrn Krieger einen Pelz geschenkt. Die Leute haben's ja. Na ja, und da meinte doch Vulko. Was? Na ja, du hast doch gehört. Wenn er so einen Pelz mal kriegen könnte, da wollte er gleich so 60 Taler auf einmal geben. Der soll sich all selber die Finger verbrennen. Na, trink mal noch ihn. So 50, 60 Taler auf einmal, wenn man die so auf einmal hinlegen könnte. Da wär doch Grund und Boden bezahlt, dann könnte man so 100 bis 200 wieder aufnehmen und vielleicht ein paar hübsche Stuben aufbauen. Und an Sommergast können wir so doch nicht aufnehmen. Und Sommergäste, die bringen es doch hauptsächlich. Na, immer zu. Ach, du bist da so ein langsamer Mensch, Julian. Ich hab ne ganz andere Temperatur wie du. Ja, wenn du bloß meine Temperatur hättest. Ich arbeite doch. Was nützt denn das alles? Huch, mit dem bisschen arbeiten wirst du nicht weit kommen. Ich kann doch nicht stehlen. Du bist eben dumm. Und musst auch dumm bleiben. Hier hat doch kein Mensch von Stehlen gerettet. Wer nicht wagt, gewinnt auch nicht. Und wenn du erstreicht bist, Julian, und kannst du in der Eklipage sitzen, da fragt dich kein Mensch nicht, wo das her hast. Ja, wenn man's von armen Leuten nehmen würde. Aber wenn wir nu wirklich und gingen zu Kriegern und laden die 2 Meter Holz auf den Schlitten und stellten's bei uns in Schuppen, derwegen seien die Leute doch noch lange nicht ärmer. Holz? Was sollen nun det wieder sind? Mit dem Holz. Ach, du bekämmerst dich im Reden. Um ja nicht. Deine Tochter, die kann man zu Tode schinden. Holz hat sie sollen rinräumen, abends um 10 Uhr. Und deswegen ist sie davon gelaufen. Aber sowas lässt du dir ruhig gefallen. Womöglich jagst du das Kind noch zu die Leute zurück. Ihr wisst doch, du ich. Nee, nee. Wer mich haut, sprech ich, den hau ich wieder. Na, haben sie all das Mädchen gehaut? Na, wenn sie es fortgelaufen. Mit dir ist nicht anzufangen. Nun liegt das schöne Holz auf der Gasse draußen. Na, wenn ich nu sagte, wir wollen gehen, schindst du meine Kinder, nehm ich dir dein Holz. Das will ich mein ja auch nicht, aber was ich mir dafür kaufe, ich kann auch all mehr wie Brot essen. Ich will mir das ausgebeten nehmen, dass so was das Schlagen nicht mehr vorkommt. Nun red mir erst lange. In einer Stunde ist alles gemacht, denn jen war schlafen und damit gut. Und morgen brauchst du nicht in Wald. Da haben wir Holz mehr, wie wir brauchen. Na, wenn es rauskommt, mir ist es denn ja. Mir ist es denn ja. Frau Wölfen, sind Sie noch wach? Na, freilich, Mitteldorf. Komm, sorg rin. Guten Abend, Frau Wölfen. Gute Nacht, wollen Sie wohl sagen. Ah, ich bin vorhin schon mal hier gewesen. Erst ward mir so, ich sehe Licht. Denn ward auf einmal gänzlich dunkel. Es hat mir auch weiter keiner geantwortet. Aber nu hab ich's ganz deutlich gesehen, dass diesmal Licht war und da komm ich noch mal. Und was bringen Sie mir denn nu, Mitteldorf? Deswegen bin ich ja hergekommen. Ich habe was von der Frau Amtsvorsteher. Ich soll wohl waschen kommen, ne? Jawohl. Na, wenn denn? Morgen früh. Und jetzt sagen Sie mal in der Nacht um 12? Es ist morgen Waschtag bei der Frau Vorsteher. Aber das muss man doch ein paar Tage vorher wissen. Ich wüsste doch, aber nun machen Sie doch keinen Lärm. Ich hab mal wieder vergessen gehabt. Naja, Mitteldorf, da werde ich schon einrichten. Wir stehen uns ja auf so gutem Fuße miteinander, ich werde schon kommen. Lassen Sie mal gut sein. So, da trinken Sie mal. Ach, Dankeschön. Das kann man ja brauchen bei der Kälte, was? Ja. Wir gehen nämlich heute noch nach Treptow, nach Fetten Jensen. Was, jetzt mitten in der Nacht? Na ja, am Tag hat unser Jens doch keine Zeit, nicht? Der Arme ist, das schindt sich halt Tag und Nacht und der Reich ist, das liegt auf ihrem Bette. Ich bin gekindigt, wissen Sie schon? Der Amtsvorsteher hat mir gekindigt. Ich bin nicht scharf genug auf die Leute. Och, da soll Jens wohl sein wie ein Kettenhund. Aber bei dem Herrn Baron von Wehrhahn ist alles ganz anders. Der möchte am liebsten alles umkrempeln, der Herr Baron. Nu, wer weiß, was der damit vorhat. So, nu kommen Sie mal her. Sie sind länger als mir. Nu langen Sie mal die Juchten darunter. Die hier? Ja, ja. Und der Strippen geben Sie auch her. Ja, ja. Julian! Hä? Los, mach den Schlitten zurecht! Ein Schlitten? Ein großen Schlitten und mach ein bisschen. So, und nur geben Sie her, Mitteldorf. Ja, ich kann nicht sehen. Was kannst du nicht? Ich kann den Schlitten nicht alleine rauskriegen. Es liegt ja drunter und drüber eins. Ohne Licht geht es schon ja nicht. Och, Jott, du bist auch gar kein Rat. Komm, ich werde jetzt kommen, dir helfen, Schlitten rausziehen. Und machen Sie sich keine Sorge, Mitteldorf. Morgen früh bin ich pünktlich bei der Frau Amtsvorsteher zur Wäsche, nicht? So, und nun nehmen Sie die Laterne, Mitteldorf. Jawohl, mach ich. Sie können uns ein bisschen leichten dazu. Morgen rot, leuchtet mir zum frühen Tod. Thank you. den Glasen ab. Gehorsamer Diener, Herr Amtsvorsteher. Was vorgefallen? Glasen ab. Habe zu melden, Herr Amtsvorsteher. Da war zuerst... Ja, der Jastwirt Fiebig. Fiebig? Er bittet um die Erlaubnis, Herr Vorsteher, am nächsten Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Ist das nicht... Sagen Sie doch mal, Fiebig? Hat er nicht neulich den Saal hergegeben? Für die Freisinnigen, zu Befehl, Herr Baron. Derselbe Fiebig? Jawohl, Herr Baron. Dem wollen wir mal ein bisschen Kandare anlegen. Ja. Sagen Sie mal, wann der Schriftsteller Motes nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. So, war also da. Na, da bin ich doch außerordentlich neugierig. Er wollte doch hoffentlich wiederkommen. So je in 11:30 will er wieder hier sein. Hat er Ihnen vielleicht was gesagt, Glasenapp? Er kam in Sachen des Dr. Fleischer. Dr. Fleischer? Na, nun sagen Sie doch mal, Glasenapp. Ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt? Ja, ich weiß nur, er wohnt in der Villa Krüja. Wie lange ist denn der Mann schon am Ort? Also, zu Michaeli bin ich gekommen. Naja, sie kam ja mit mir zugleich. Bin jetzt circa 4 Monate hier. Ich denke, der Mann muss so 2 Jahre hier sein. Was treibt der Mann? Was tut er? Was ist er? Darüber weiß ich nicht genaues. Er ist krank, sahen die Leute. Er leidet ja wohl an einer Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir egal. Der kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Was ist er? Ja, er nennt sich Privatgelehrter. Privatgelehrter. Der Buchbinder Huck hat Bücher von ihm. Er lässt alle Woche welche einbinden. Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Der Briefträger meint, er hält 20 Zeitungen. Sozialdemokratische sind mit drunter. Verdächtig. Sie können mir Huck mal herbestellen. Gleich? Bei Gelegenheit. Morgen, übermorgen. Da soll mal so ein paar Bücher mitbringen. Ich sehe mir meine Leute schon an. Das hat mein Herr Vorgänger so einreißen lassen. Allmählich wird das schon anders werden. Hat Motes nicht was Bestimmtes gesagt? Bestimmtes hat er nicht gesagt. Er meinte, der Herr Vorsteher wüsste schon. Das heißt, ich weiß nur ganz Allgemeines. Ich hatte den Mann ja schon längst im Auge. Ich meine natürlich den Dr. Fleischer. Herr Motes hat es mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Sonst eine Sache von Bedeutung? Nur Kleinigkeiten, Herr Amtsvorsteher. Eine Dienstabmeldung. Na, schon gut, schon gut. Die Glasen ab. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht mal was Leuten hören, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaum hält? Nicht, dass ich gerade im Augenblick wüsste. Man hat mir das nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Es wird sich ja übrigens alles zeigen. Nein, dann wollen wir doch an die Arbeit. Jawohl, Herr Baron. Ja? Gehorsamster Diener, Herr Baron. Hören Sie mal, Mitteldorf. Ein für alle Mal. Im Dienste bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl. Zu Befehl, Herr Amtsvorsteher, wollte ich sagen. Na, nun merken Sie sich das endlich mal. Dass ich Baron bin, ist Nebensache. Jawohl. Er kommt hier wenigstens gar nicht in Betracht. Jawohl. Haben Sie was? Es soll heute Nacht ein Diebstahl verübt worden sein. Diebstahl? Wo? In der Villa Krüja. In der Villa Krüja? Was ist denn gestohlen? Knüppelholz. In der letztvergangenen Nacht? Oder wann? Vergangene Nacht? Von wem haben Sie es denn? Ich hab's von Herrn Fleischer gehört. So. Mit dem Mann unterhalten Sie sich. Herr Krüja hat's auch selber erzählt. Herr Krüja, der Mann ist der reine Querulant. Der Mann schreibt mal wöchentlich 3 Briefe. Bald hat man ihn übers Ohr gehauen, bald hat man ihm seinen Zaun zerbrochen, bald hat man ihm seine Grenze verrückt. Nur Scherereien auf Scherereien. Ja! Gehorsamer Diener, Herr Amtsvorsteher. Ach, Herr Motes, da sind Sie ja. Das freut mich, dass Sie kommen. Also bitte, setzen Sie sich. Danke, danke, James, Herr Vorsteher. Na also, da können Sie mir vielleicht gleich mal sagen, bei Krüger soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Hm. Haben auch sonst nichts gehört? Gehört habe ich wohl, aber nichts hinaus. Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide die Spuren im Schnee. Beide? Krüger und Dr. Fleischer. So. Dr. Fleischer ist ihm behilflich. Die sind wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele, Herr Vorsteher. Was nun den Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Die Sache hat mich nicht schlafen lassen. Sie haben ja da einen Brief geschrieben, der mich außerordentlich aufgeregt hat. Das ist nur freilich Sache der Anlage. Mein Vorgänger würde das nicht gestört haben. Ich meines Teils habe mich fest entschlossen, wie man so sagt, durch und durch zu drücken. Meine Aufgabe hier ist mustern und säubern. Was hat sich hier im Schutze meines Herrn Vorgängers nicht alles für Kehricht hier angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Tja, leider. Die Leute sollen zu stöhnen bekommen. Na also, Herr Motes, Sie sind Schriftsteller. Für Forst- und jagdliche Sachen, jawohl. Da schreiben Sie so in Forst- und Jagdzeitungen. Apropos, können Sie davon leben? Wenn man eingeführt ist wie ich, Herr Baron, ich habe Gott sei Dank mein schönes Auskommen. Sie sind ein gelernter Forstmann, wie? Ich war auf Akademie, Herr Vorsteher. Aha. In Eberswalde habe ich studiert. So. Kurz vor dem Examen traf mich das Unglück. Ach ja, Sie tragen ja eine Augenbinde. Ich verlor ein Auge auf Jagd, Herr Baron. Ich bekam ein Schrotkorn ins rechte Auge. Von wem war leider nicht zu ermitteln. So. Naja. Also, Pension bekommen Sie nicht. Ist Ihnen vielleicht mein Schwager bekannt? Der Oberförster von Wachsmann, jawohl. Ach. Ich korrespondiere viel mit ihm. So. Und außerdem sind wir Vereinsgenossen. Ach, nee. Verein zur Züchtung von Vorstehhunden. So, also sind Sie also mit ihm bekannt? Das ist mir ja angenehm zu hören. Das erleichtert die Sache ja wesentlich und begründet das gegenseitige Vertrauen. Da hindert uns ja nun nichts mehr, Herr Motes. Sie schrieben mir also in Ihrem Brief, Sie hätten Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Erzählen Sie doch mal, was Sie wissen. Tja, Herr Baron, als ich vor einem Jahre circa die Villa Krüger bezog, Herr Baron, da hatte ich keine Ahnung davon, mit wem ich zusammengeraten würde. Sie kannten weder Krüger noch Fleischer. Nein, wie das so ist in einem Hause. Ich konnte mich nicht so recht zurückziehen. Was kamen denn da so für Leute ins Haus? Ach, ich verstehe. Kreti und Pleti, Sozialdemokraten. Gab es regelmäßig Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, soviel ich weiß. Ja, da wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Verkehren Sie jetzt nicht mehr mit den Leuten? Es war mir zuletzt nicht mehr möglich, Herr Vorsteher. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Gespött über hohe Personen, das konnten Sie alles zuletzt nicht mehr anhören. Ganz recht, Herr Baron. Und endlich haben Sie sich entschlossen... Habe es für meine Pflicht gehalten? ...die Behörde davon zu unterrichten. Das finde ich sehr ehrenwert von Ihnen. Der Dr. Fleischer hat also so ein Wort gesagt, auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Gewiss, Herr Baron, das hat er gesagt. Das würden Sie eventuell beeiden? Das würde ich eventuell beeiden. Das Beste wäre allerdings, wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Ich müsste mich umsehen, Herr Baron. Nur... wirft der Mann so mit Geld herum, dass... Ach, warten Sie mal. Da sehe ich schon den Krüger kommen. Ich will doch den Mann lieber vorher abfertigen. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Sie mich so tatkräftig unterstützen. Man ist darauf geradezu angewiesen, wenn man heutzutage was ausrichten will. Herein! Ja! Guten Tag! Guten Tag! Entschuldigen Sie einen Augenblick, Herr Motes. Sie sehen ja, man wird immer gestört. Na, was wollen Sie denn, Herr... Herr... Krüger, Pistolen bin ich, Herr Amtsvorsteher. Bestohlen? Jawohl, ah. Pistolen, ja, ich bin Pistolen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. So, na, ist doch sonst in der letzten Zeit ja nicht das Geringste vorgekommen. Nee, nicht das Geringste. Was denn? Nicht das Geringste? Ach, du lieber Gott, nee. Also, da stehe ich wohl vielleicht zum Spaße hier. Sie brauchen deswegen nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Was? Wie ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ja, ist Ihnen denn mein Name vielleicht nicht bekannt? Na, ich denke, wir hätten doch schon das Vergnügen gehabt. Bedauere, ich wüsste mich kaum zu erinnern. Es wäre schließlich hier auch ganz gleichgültig. Ja, also ich heiße Krüger. Ich bitte, legitimieren Sie sich. Legitimieren? Der Krüger heiße ich. Da wollen wir doch gar nicht erst Umstände machen, was? Ich wohne seit 30 Jahren hier. Mich kennt doch jedes Kind auf der Straße. Wie lange Sie hier sind, geht mich nichts an. Ihre Identität. Was? Ihre Identität will ich hier nur feststellen. Ist Ihnen der Herr bekannt, Herr Motes? Bitte, Amtsvorsteher. Also, ich verstehe, natürlich. Also, Glasen ab! Ja, zu dienen. Es ist der Herr Rentier Krüger von hier. Gut, das genügt einstweilen. Holz ist Ihnen also gestohlen. Ja, Holz. 2 Meter kieferne Knüppel. Haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist ja wieder eine Sache für sich. Das ist eine ganz besondere Klage. So, schon wieder eine. Was meinen Sie? Oh, nichts, reden Sie nur gefälligst weiter. Das Holz war also wohl nicht im Schuppen. Das Holz war im Garten. Das heißt, vor dem Garten. Mit anderen Worten, es lag auf der Straße. Nee, es lag vor dem Garten auf meinem Grundstück. Dass jeder ohne weiteres dazu konnte. Das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Die sollte das Holz ja am Abend reinräumen. Da hat es verschwitzt. Sie hat sich geweigert. Und als ich dann weiter drauf bestand, da ist er mir schließlich davongelaufen. Aber nun werde ich die Eltern dafür verklagen und ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen. Aber helfen wird es wohl nicht fehlen. Ist Ihnen nun irgendjemand verdächtig? Verdächtig? Hier ist ja alles verstohlenes Pack. Also vermeiden Sie bitte das Verallgemeinern. Sie müssen mir doch etwas an die Hand geben. Wer wohnt denn außer Ihnen in Ihrem Hause? Der Herr Dr. Fleischer. Dr. Fleischer? Sie sind beide sehr intim miteinander? Mit wem ich intim bin, das ist meine Sache. Das gehört auch gar nicht hierher, wie mich denkt. Wie soll man schließlich da etwas ermitteln? Sie müssen mir doch einen Fingerzeig geben. Ich muss? Oh, du lieber Gott. Ich muss? Mir werden 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme den Diebstahl einfach anzuzeigen. Sie müssen doch eine Vermutung haben. Das Holz muss doch jemand gestohlen haben. Was? Ja, aber ich nicht. Nee, ich nicht. Also ich ganz gewiss nicht. Aber lieber Mann. Ach Gott, was? Ich heiße Herr Krieger. Ach, na, Glasen ab. Haben Sie verstehen. Protokollieren Sie also. Ja, aber haben Sie verstehen. Na, was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen. Ja, ganz gewiss, zu den Eltern zurück. Sind die Eltern am Ort? Was? Was für ein Wort? Ob die Eltern des Mädchens am Ort sind. Es ist die Tochter der Waschfrau Wolfen. Der Wolfen? Die heute bei uns wäscht, Glasenab? Zu empfehlen, Herr Vorsteher. Äußerst merkwürdig. Diese fleißige, ehrenhafte Person? Na, da wollen wir doch mal die Wolfen rufen. Hey, Middeldorf! Middeldorf! Ja. Sie sind wohl sehr müde. Na, gehen Sie mal rüber über den Hof. Die Wolfen soll gleich mal zu mir kommen. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Bitte, setzen Sie sich, Herr Krüger. Ach Gott, ja, das ist so ein Leben, ist das. Na, was denken Sie von der Sache, Herr Motes? Da muss doch irgendwas nicht ganz stimmen. Ich halte nämlich sehr viel von der Wolfen, meine Frau auch. Sie sagt, wenn die Wolfen nicht kommt, so braucht sie statt ihrer 2 Frauen zum Waschen. Sie hat doch gar nicht üble Ansichten. Ihre Töchter sollen zur Oper gehen. Naja, da mag ja wohl eine Schraube los sein. Ist aber doch kein Charakterfehler. Herr Amtsvorsteher, wie Sie befohlen haben. Hier bin ich. Was hat's nun? Was gibt's mit der Wolfen? Frau Wolf, Ist Ihnen der Herr bekannt? Der hier? Das ist der Herr Krieger. Den werde ich wohl kennen, nicht wahr? Moin, Herr Krieger! Ja, hoch noch. Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst? Wer? Meine Tochter? Jawohl, Leontine. Der Test, sie ist Ihnen ja fortgelaufen, Herr Krieger. Allerdings. Ach, warten Sie mal. Frau Wolf, hören Sie mal auf mich. Ihre Tochter muss gleich in den Dienst zurückkehren. Ine, die behalten wir nur zu Hause. Das geht nicht so einfach, wie Sie denken. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe anzurufen. Da müssen wir Ihre Tochter zurückbringen. Mein Mann hat sich das mal so in den Kopf gesetzt. Der will sie nur durchaus nicht mehr fortlassen. Und wenn sich mein Mann was in den Kopf gesetzt hat... Dann lassen Sie mal gut sein, Frau Wolfen. Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Geweigert? Oh, das Mädel weigert Ihnen keine Arbeit. Das Mädel ist Ihnen immer willig gewesen. Wenn die mir hätte eh mal einen Handgriff verweigert... Ach, sie hat sich geweigert, das Holz reinzutragen. Ja, Holz reinschleppen. Denn Nacht um 10:30 wäre das von so einem Kinde verlangt. Und das Wesentliche ist nun, Frau Wolfen, das Holz ist draußen liegen geblieben. Und diese Nacht ist es gestohlen worden. Ach nee. So was. Ja, also Sie werden mir das Holz bei Heller und Pfennig ersetzen, Frau Wolf. Hohoho, das wäre eine neue Mode. Hab ich Ihnen vielleicht das Holz gestohlen? Na, lassen Sie sich mal den Mann erst beruhigen. Wenn man da Herr Krieger so kommt mit Holz bezahlen und solchen Sachen, da hat er bei mir Klicklicke nicht. Auf den Kopf herumtrampeln, lass ich mir nicht. Also ereifern Sie sich nur nicht, Frau Wolf. Dass Sie fleißig sind und ehrenhaft, das wird Ihnen wohl kein Mensch bestreiten. Aber da hat man nun bei den Leuten gearbeitet. 10 Jahre lang habe ich die Wäsche gewaschen. Wir haben uns vertragen die ganze Zeit. Und nur auf einmal wollen sie ja so kommen. Zu Ihnen, da komme ich nie mehr. Das können Sie mir glauben. Ach, Gott, das brauchen Sie auch gar nicht. Es gibt andere Frauen, die waschen können. Ich lasse meine Tochter nicht schinden. Was denn, wer hat denn Ihre Tochter geschunden, frage ich. Ein halbes Jahr Rippe ist Ihnen das Mädel geworden, so, Herr Amtsvorsteher. Dann soll sie nicht die ganzen Nächte durchtanzen. Och, die schläft wie er stehen den ganzen Tag. Ja, das habe ich gemerkt. Zur Sache endlich. Wo hatten Sie denn das Holz gekauft? Na, dauert die Sache hier noch lange, Herr Amtsvorsteher. Weshalb denn, Frau Wolfen? Ja, ich will in der Wäsche. Wenn ich mir hier meine Zeit verstehe, dann kann ich heute mit der Wäsche drüben nicht fertig werden. Das kommt hier nicht in Betracht, Frau Wolfen. Und Ihre Frau? Das. Was wird denn die dazu sagen? Dann machen Sie es auch selbst mit ihr aus, Herr Amtsvorsteher. Es dauert ja nur noch eine Minute. Na, sagen Sie uns mal gleich. Frau Wolfen, Sie sind ja im Dorf herum bekannt. Wem trauen Sie so einen Diebstahl zu? Tja, da kann ich Ihnen ja nichts sagen, Herr Vorsteher. Da haben Sie gar nichts Verdächtiges bemerkt? Ich war der Nacht erst ja nicht zu Hause. Ich musste nach Treptow Jense einkaufen. Um welche Zeit war das? Das war gleich nach 10. Mitteldorf war ja dabei, als wir loszogen. Eine Holzfuhr ist Ihnen da nicht begegnet? Begegnet? Nee. Na, wie ist Mitteldorf? Mitteldorf! Ja, Amtsvorsteher. Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Na, selbstverständlich. Das wusste ich vorher. Jawohl. Zu Befehl. Also wieder zu Ihnen, Herr Krüger. Wo haben Sie also das Holz gekauft? Gekauft? Natürlich doch bei der Forstverwaltung. Das ist doch durchaus nicht so natürlich. Es gibt doch zum Beispiel auch Holzgeschäfte. Ich kaufe zum Beispiel mein Holz bei Sandberg. Warum sollten Sie nicht beim Händler kaufen? Man kauft überdies beinahe profitabler. Also ich habe jetzt nicht länger Zeit, Herr Vorsteher. Was heißt das, Zeit? Sie haben nicht Zeit? Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen. Nehme ich Ihre Zeit in Anspruch oder Sie die meine? Das ist Ihr Amt. Dafür sind Sie hier. Na, bin ich vielleicht Ihr Schuhputzer, was? Da habe ich vielleicht silberne Löffel gestohlen, was? Ich verbitte mir diesen Unteroffizierstohn. Hört doch aber, schreien Sie doch nicht so. Nee, Sie schreien, Herr. Sie sind halb taub, da muss ich schreien. Sie schreien immer. Jawohl, Sie schreien jeden an, der hierher kommt. Ich schreie niemand an. Schreien Sie still. Sie spielen sich hier als Gott weiß was auf. Sie schikanieren den ganzen Ort. Das kommt doch ganz anders. Warten Sie nur. Oh Gott, das macht auf mich

Sie sollen wohl einen Schlüssel bei dir finden. Warte mal, Julian. Gib mir den Schlüssel her. Was willst du denn mitmachen? Das geht dich nicht an. Das ist meine Sache. So, und nun gehst du in den Stall und wenn du wiederkommst, kriegst du einen Kaffee. Das hätte ich mal früher gewusst haben sollen. No je, Julian. Adelheid! Ja? Wo bleibst du denn, Adelheid? Ich komm ja schon, Mama. Schön schwer sind die Knüppel. Was bringst du denn da für Holz, Mädel? Na halt von dem neuen Knüppelholz. Du sollst von dem neuen Holz nichts nehmen. Schad doch nicht, Mama, wenn es wegkommt. Was du bloß weißt. Was fällt dir denn ein? Wär du mal erst trocken hinter der Ohren. Ich weiß, wo es her ist. Was meinst du, Mädel? Ich meine das Holz. Ich quassle bloß nicht. Das ist auf der Auktion gekauft. Ja, ja, wenn man wahr wäre. Das ist ja stibitzt. Was ist es? Stibitzt. Das ist ja das Holz von Krüger, Mama. Das hat mir ja Leontine gesagt. Da hast du eine Antwort. Au, Mama. Wir seien keine Diebe. Nur je, und mach deine Schularbeiten. Und mach sie sauber, das sag ich dir. Ich denke, ich kann hier in Schlittschuh laufen. Und der Konfirmandenunterricht, den hast du wohl ganz vergessen. Der ist ja erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher und überher dich. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keinen Löffel hat, isst mit die Finger. Mädel, ich soll dir wohl... Lieber nicht. Was ist denn schon wieder? Nüschte. Hast du alles richtig gemacht, Julian? Wenn es dir nicht gefällt, dann mach es mal alleine. Na, weiß Jott, das tut man immer am besten. Wenn bloß Volko hat fortgekommen bei die Kälte. Och, wenn's auch meins Wehen ein bisschen friert. Deswegen wird er nicht sitzen bleiben. Der schon längst der Stickel im Kanale. Wenn er mal nicht all noch an der Brücke liegt. Vor mir mag er liegen, wo er will. Det Volko, normal gehörig entschlittert, das kannst du mir da erst glauben. Lass du so einen Pelz finden bei Vulkun. Was denn für ein Pelz? Na, Krieger, sein Pelz. Reck du bloß kein Blech nicht zusammen, verstehst du? Verbrenn dein Maul nicht an fremden Sachen. Das betrifft mir auch, all. An Dreck betrifft's dich. Das geht dir nicht an. Das sind meine Sachen und nicht deine Sachen. Och, du bist ja kein Mann, du bist ein altes Weib. Da hast du Geld, nun mach dir du fortkommst. Je rieber zu Fiebichen, trink einen Schnaps, meins Wehen macht einen schönen Sonntag. Herein! Immer rein, wer da rein will. Guten Tag, Mutter Wolfen. Ja, da Herr Dr. Fleischer. Na, so eine Ehre, dass Sie uns besuchen, Herr Doktor. Da werden wir auch heute gleich einen glücklichen Tag haben. Wollen Sie sich nicht ein bisschen setzen, Herr Dankeschön, Doktor? Dankeschön, Frau. Na Julian, was stehst du denn rum? Na je, doch schon. Moin, Herr Fleischer. Guten Morgen, Herr Wolf. Tja, Mutter Wolfen, eigentlich bin ich gekommen wegen meinem Jungen. Der will partout Kahn fahren. Ja, das Philippchen. Na, seien Sie froh, dass er kein Stubenhocker wird. Tja. Lassen Sie ihm seinen Willen. Wo wird mir auch gar nichts anderes übrig bleiben? Er quengelt schon den ganzen Tag. Adelheid! Komm, du sollst den Dr. Fleischer ein bisschen rudern. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Das Philippchen möchte Kahn fahren. Sie könnten uns wirklich rudern, Fräulein Adelheid. Ach ja, das Spree ist frei. Ihr wisst doch, Mutter, ich zieh mir noch was über. Ja, da haben Sie recht, auf dem Wasser wird's ziehen. Tja, Mutter Wolfen, mit so einem Kind bleibt man in Bewegung, ne? Ja, das Philippchen. Das ist ein richtiger Junge. Ach, wissen Sie, Herr Doktor, wenn ich so einen Jungen sehe, dann ist mir's, als wenn ich gleich heulen müsste. Haben Sie nicht auch mal einen Jungen gehabt? Na, freilich. Aber was nutzt denn das alles? Man macht ihn ja doch nicht wieder lebendig. Ja, sehen Sie, das sind eben so Lebenssachen. Tja, ja. Wie alt ist denn Ihre Tochter jetzt? Meine Tochter? Zu Ostern kommt sie aus der Schule. Aha. Na, wie ist es denn? Wollen Sie sie haben, Herr Fleischer, zu Ihnen? Da gebe ich sie so gerne in Dienst. Na, warum denn nicht? Das wäre gar nicht übel. Sie, das ist ein strammes Mädel geworden. Die Arbeit alle an der Wand. Und wissen Sie was? Die hat Ihnen Genie. Ja, das kann immer schon möglich sein. Lassen ja. Sie die bloß ein einziges Mal was aufsagen, ein Getichte oder sowas. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Doktor, da kommen Sie aus der Jänsehaut überhaupt nicht mehr raus. Sie können sie ja mal reinrufen lassen, wenn Sie wieder so mal Berliner Besuch haben zu Ihnen. Da kommen doch immer so allerhand Tichter. Also die deklamiert Ihnen wunderschön. Ja, das glaube ich sehr gerne. Ja. Und nun, Herr Doktor. Nun will ich Ihnen aber einen guten Rat geben. Sie dürfen es aber nicht übel nehmen. Na, einen guten Rat nehme ich niemals übel, Frau Wolfen. Aufs Erste. Schenken Sie nicht so viel weg. Das macht Ihnen die Leute bloß stutzig. Da heißt's gleich, das ist ein Demokrat. Und seien Sie auch mit dem Reden immer vorsichtig. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Wolf? Man kann sich ja denken, was man will. Aber im Aussprechen, da muss man ja vorsichtig sein. Da sitzt man im Loch, man weiß ja nicht wie. Dann machen Sie keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, das sage ich in allem Ernst. Und nehmen Sie sich bloß vor dem Menschen in Acht. Vor welchem Menschen meinen Sie? Naja, also ich nenne keine Namen, aber Sie müssen doch was mit dem Menschen gehabt haben. Was ist mein Motis? Ich verkehre ja gar nicht mehr mit dem. Und das wäre ja noch schöner mit einem Schwindler, mit einem notorischen Schwindlerverkehr. Ja, das ist auch ein Schwindler, da haben Sie vollkommen recht. Und jetzt ist er zur Kuchendreiern gezogen. Die arme Frau, die kann sehen, wo sie bleibt. Was die hat, wird sie jetzt noch loswerden. Mit so einem Kerl, einem förmlichen Zuchthäusler. Er lässt halt so manchmal Reden fallen. So? Über mich? Da bin ich neugierig. Sie hätten, glaube ich, was Schlechtes gesprochen von einer hohen Person oder was? Ich soll... Was Genaues wissen Sie nicht? Er steckt halt viel mit dem Wehrhahn zusammen. Aber wissen Sie was? Ich will Ihnen was sagen. Gehen Sie mal hin zur Mutter Dreiern. Die hat mir eine Geschichte erzählt. Der hat sie wollen zum Meineid verleiten. Was? Da haben Sie den ganzen Kerl in der Hand. Tja. Naja, ich kann ja mal hingehen, meinetwegen. Schließlich ist mir die Sache ganz egal. Das muss doch mit dem Deibel zugehen, wenn so ein Kerl, der... Na, der soll mal kommen. Zustände sind das hier. Unglaublich. Das ist ja immer meine Rede. Und wissen Sie denn schon das Allerneueste? Heute Nacht ist bei der Krüger... Seien Sie stille. Lassen Sie mich mit dem Mann zufrieden. Auf den habe ich eine solche Wut. Der Mann hat mich so tief gekränkt. Aber Frau Wolfen... Ach, wie ich mit diesem Mann gestanden habe und macht mich so schlecht vor allen Leuten. Was ist nun wieder los? Sie haben wieder mal eingebrochen. Gestohlen? Mhm. Machen Sie bloß keinen Unsinn. Nee, einen nagelneuen Pelz. Nee. Wissen Sie? Da friere ich. Nächstes Jahr, da ziehe ich hier fort. Das ist ja eine Bande da hier. Da ist man ja seines Lebens nicht sicher. Solche Menschen, man soll's nicht glauben. Ja, nun können Sie sich denken, was da für ein Hallo ist. Das kann man den Leuten auch nicht übel nehmen. Nein, wirklich nicht. Es war ein recht teures Stück, ich glaube. Nerz, ist das so ähnlich wie Biber? Es kann sogar Biber gewesen sein, Frau Wolf, ja? Die Leutchen waren ganz stolz drauf. Tja, was müssen das bloß für Menschen sein? Das will ihnen doch ja nicht in den Kopf, so andere Leute um das ihrige bringen. Nee, lieber arbeiten, bis man umfällt. Tja, sagen Sie mal, Frau Wolfen, könnten Sie denn nicht mal ein bisschen rumhorchen? Ich glaube, der Pelz ist am Orte geblieben. Nur haben Sie denn auf niemanden Verdacht? Na ja, da hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Müllern? Die hat eine große Familie und... Ja, eine große Familie hat die Frau aber stehlen. Nee. Oh Gott, ein bisschen Mausen, ja. Ja, natürlich, Krüger hat sie entlassen. Aber das muss doch rauskommen, schwere Not. Das müsste doch mit dem Teibel zugehen. Nee. Wenn ich bloß Amtsvorsteher wäre, der Mann ist Ihnen wirklich zu dumm. Nee, horndumm ist er. Ja. Ich sehe durch mein Hinterohr mehr, wie der durch sein Lassohr. Das können Sie mal glauben. Ja, das glaube ich mal. Ich kann Ihnen sagen, wenn es drauf ankommt, den stehligen Stuhl unterm Hintern weg. Ja, du musst ja auch wirklich gehen, Mutter. Adelheid, wo bleibst du denn so lange? Komm ja schon, Mama. Bin ja da. Ich werde man schon jen Herr Dr. Det Philipp hier zu Hause abholen. Gut. Gehen Sie man immer runter ans Wasser. Ja. Und passen Sie auf, dass er was Warmes anzieht, ja? Mach ich schon, Herr Doktor. Danke. Mach ich schon. Na ja, das macht sie auch. In solchen Dingen können Sie sich auf Adelheid verlassen. Mama. Na, was willst du denn noch wieder? Der Herr Krüger kommt, Mama. Wer kommt? Der Herr Krüger. Tu das Holz beiseite. Wiedersehen. Das auch noch, wo es hier so aussieht. Ja, dann werde ich mal lieber gehen. Ja, ne? ja. Also, adieu, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Wolf. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Nee. So was Dummes. Was tue ich bloß mit dem Holz? Wo tue ich das nur hin? Was in der Küche nicht gleich ins Feuer stechen. Ja. Herein. Guten Tag. Herr Krieger, sehen Sie sich nur nicht um. Bei uns sieht's noch gar schrecklich aus. Guten Morgen. Ach, das lassen Sie nur gut sein. Sie gehen die ganze Woche auf Arbeit. Da kann's am Sonntag nicht alles gleich gefecht sein. Sie sind ja eine ordentliche Frau, ja. Sie sind eine ehrliche Frau, Frau Wolfen. Und was zwischen uns ist vorgefallen noch, das wollen wir doch gänzlich vergessen, denke ich, ja? Ja. Ich habe ja niemals nichts gegen Ihnen gehabt. Na ja. Ich habe immer gerne bei Ihnen gearbeitet, aber da Sie halt gleich ja so heftig wurden, da geht einem halt auch die Wut einmal durch und es hat einem ja leid genug getan. Also Sie kommen wieder und waschen bei uns, ja. Und das Mädchen, das geben Sie wieder zu uns. Und statt 20 bekommt Sie 30 Taler, ja. Ach Gott, wir waren doch sonst auch immer mit ihr zufrieden, ja. Na ja, also dann vergeben und vergessen wir alles. Na ja, das hätte ja alles ja nicht sein brauchen. Nee. Das Mädel ist halt so ein dummes Kind und wir beiden Alten, wir haben uns ja immer so gut verstanden. Ja, natürlich, also dann, die Sache ist dann also abgemacht, ja. Ja, na ja, ach, da bin ich doch wenigstens so weit beruhigt, ja. Nun sagen Sie bloß, was mir wieder passiert ist. Was sagen Sie dazu? Ach, wissen Sie nie? Ich sah schon ja nicht. Ja, aber ich gehe jetzt hin und ich mache Anzeige. Also ich lasse nicht locker. Die Sache muss rauskommen. Das lassen Sie ja nicht auf sich sitzen, Herr Krieger. Und wenn, ich soll alles auf den Kopf stellen. Meinen Pilz, den werde ich wiederbekommen, Frau Wolf. Recht haben Sie. Hier muss einmal gereinigt werden, dass einmal Ruhe wird in diesem Nest. Die stehlen einem ja noch das Dach über dem Kopf weg. Ja. Nun, denken Sie sich um Gottes Willen. In 14 Tagen zwei solche Diebstähle. 2 Meter Knüppel. Genau wie Sie dort haben. Aber was? Genau so war meins. Ja, genau so gutes, teures Holz war meins. Nee. Irren kennt man sich das mal grün. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass mir das Holz gestohlen wird. Also, ich wüsste nicht, was ich täte. Bestimmt. Nee, was das hier für eine Bande ist. Pfui, Deibel. Und wenn's mich 1.000 Taler kostet, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Also, die Leute entgehen dem Zuchthaus nicht. Brummen sollen sie, dass sie schwarz werden. Jawohl. Jawohl, wirklich. Brummen. Ja, brummen sollen sie, wirklich, ja. Aber, Herr Krieger. Ja. Herr Krieger, mir fällt da was ein. Vermissen Sie nicht so eine grüne Weste auch? Weißt du, eine grüne Weste? Ja, natürlich. Ach Gott, davon rede ich schon gar nicht mehr. Die war ja auch nicht viel wert. Aber was wissen Sie denn davon? Na ja, meine Tochter, der Adelheid, wissen Sie, die hat heute früh was gefunden. Hä? Ein Paketel. Da war die grüne Weste drin. Ein Schlüssel und ein Stückel Papier. Haben Sie das da? Ich? Nee. Im Augenblick, die Adelheid wird's wohl im Zimmer haben. Die hat's nämlich gefunden auf dem Weg heute zum Bahnhof. Nur den Schlüssel da. Den Schlüssel, den habe ich hier. Das ist er. Das ist doch mein Schlüssel. Also die Geschichte, die ist doch von äußerster Wichtigkeit, Frau Wolf. Also damit müssen Sie sofort zu diesem Herrn von Wehrhahn gehen, aber sofort. Heute am Sonntag? Ach so. Na ja, gut. Dann eben morgen. Oder wenn er nicht da ist, dann... Also dann übermorgen. Aber das ist doch von äußerster Wichtigkeit. Und nehmen Sie Ihre Tochter mit. Der Adelheid. Ja, die muss mit. Das ist doch von äußerster Wichtigkeit, Frau Wolf. Wehrhahn der Meinung, dass im Falle einer Weigerung polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden würden. Punkt. So. Und nur noch der Ziel. Das wär's. Da lässt ja heute wieder lange auf sich warten, der Herr Amtsvorsteher. Geduld, Geduld. Sie werden doch noch länger Zeit haben. Und Ihre Tochter erst recht. Na, wenn er heute wieder so spät kommt, hat er wieder keine Zeit für uns. Jott, mit euren Lappalien da. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Ihr werdet doch schöne Dinge zu tun haben. Das Mädchen hat ja Krieger hierher geschickt. Mal wieder die Pelzgeschichte, oder? Auch noch. Glasenapp, Sie sollen Was mal... Was wollen Sie denn, Middeldorf? Sie sollen mal rüberkommen, Glasenapp. Herr Vorsteher will wat von Sie wissen. Ach, muss ich schon wieder unterbrechen. Moin, Middeldorf. Guten Moin. Wo bleibt der Vorsteher so lange? Schreibt ganze Bohren voll, Mutter Wulfen. Sind wichtige Sachen. Das können Sie mir glauben. Und wissen Sie... Es liegt wat in der Luft. Wat weiß ich noch nicht, aber det wat liegt, det weiß ich sicher. Wenn sie mal bloß acht geben, dann werden sie es erleben. Et kracht. Und wenn et kracht, Mutter Wulfen, den hat et gekracht. Nee, wie ihr sagt, ich verstehe ja nicht davon. Det ist allens die Neuheit. Die Neuheit ist alles. Und von den Neuheiten, da verstehe ich nicht. Es muss was geschehen. Das geht nicht so weiter. Der ganze Ort muss gesäubert werden. Es kracht, Mutter Wulfen. Das können Sie mal loben, Mutter Wulfen. Es kracht. Na, wenn Sock bei dem nicht etwa geschnappt hat. Mama, was soll ich denn nur sagen, Mama? Ich hab's vergessen. Was hab ich da zu Hause gesagt? Na, dass ich das Paket hier gefunden habe. Sonst brauchst du hier auch nichts zu sagen. Bloß, dass du forsch bist und resolut. Hm. Bist doch sonst auch nicht aufs Maul gefallen. Du sei still, da kommt jemand. Nur immer rein, er ist nicht da. Ich wünsche schönen guten Morgen. Nee, aber Vulko, ihr seid wohl nicht echt gescheit. Was wollt ihr denn hier? Na, meine Frau hat was Kleines gekriegt. Was hat sie gekriegt? Ein kleines Mädchen. Da muss ich doch aufs Standesamt gehen. Ich denke, ihr seid schon längst im Kanale. Ich hätte auch nichts da gehen wollen. Wenn bloß an mir liege, wäre ich es auch. 2 Tage und Nächte habe ich gelegen, bis das nur mit meiner Frau noch zukam. Denn half kein Jammern. Da musste ich eben retour. Tja, und nur habt dann Kahn wieder an der Brücke? Na klar, wo soll ich ihn denn sonst haben? Nur lasst mich zufrieden. Na, wenn die bloß nicht gerochen haben. Da habt ihr doch dann der Schleuse gelegen? Klar, 2 ganze Tage. Nur lasst euch verglasen, ihr seid der Kerl. Ein Pelz zieht er an am hellsten Tage. Wat ich? Angezogen? Ja, angezogen, am hellen Tage, dass der ganze Ort gleich zu wissen kriegt, was ihr für einen schönen Pelz habt. Och, das war ja mittendrin in der Heide. Eine Viertelstunde vom Hause war's weg. Mein Mädel hat euch doch sitzen sehen. Die musste den Dr. Fleisch errudern und der hat auch gleich Verdacht gefasst. Also ich weiß von nischt. Das geht mir nischt an. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Seien Sie bloß auf dem Posten, bloß auf dem Posten. Ich glaube, er kommt jetzt. Ich sage Ihnen, Glasenapp, dass mir das noch heute erledigt wird, Glasenapp. Jawohl, Herr Baron. Donnerwetter, was ist denn hier los? Kleine Volksversammlung? Tag hoch, Herr Amtsvorsteher. Was willst du denn hier, Mädchen? Moin, Herr Amtsvorsteher. Also viel Zeit habe ich heute nicht. Ach so, du bist die kleine Wolfen. Ja, meine Jüngste. Was hast du denn da? Ich hab das Paket. Na, warte erst mal. Was haben Sie denn? Eine kleine Geburt möchte ich anmelden. Also standesamtlich. Ja. Die Bücher, Glasenapp. Jawohl, Herr Baron. Das heißt, ich will erst das andere erledigen. Na, Mädchen, was willst du? Es betrifft den gestohlenen Pelz, Herr Vorsteher. Ach so, das ist mir heute nicht möglich. Ich meine, wer kann denn alles auf einmal tun? Sie kann sich mal morgen bei mir melden, Wolfen. Sie hat schon ein paar Mal wollen mit Ihnen reden. Versucht es morgen zum dritten Mal. Herr Krüger lässt sie halt gar nicht mehr locker. Was hat denn Herr Krüger damit zu tun? Also, das hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Der Test, Herr Krüger ist eben der Meinung. Na, was ist da drin in dem Paket, was? Eine schrine Weste ist drin von Herrn Krüger. Das hast du gefunden? Ich habe es gefunden, Herr Amtsvorsteher. Wo? Wo hast du es denn gefunden? Das war, wie ich mit Mama zur Bahn ging. Aha. Da ging ich so und da... Na, lass mal gut sein. Wir werden morgen darauf zurückkommen. Ja, mir wäre es schon recht. Und wem nicht? Herr Krüger ist bloß so eifrig dahinter. Herr Krüger, der ist mir ganz gleichgültig. Der Mann belästigt mich geradezu. Man kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Dem Mann geschieht immer noch nicht genug. Was soll das heißen, geschieht nicht genug? Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Waschfrau ist ihm verdächtig gewesen. Wir haben Haussuchung vorgenommen. Was will er denn noch? Der Mann soll doch still sein. Na, also wie gesagt, morgen stehe ich zu Diensten. Ja, uns ist es egal. Wir kommen auch wieder. Naja, morgen früh. Also, guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Moin. Ich bin doch neugierig, was da rauskommt. Herr Mottes will ja nur auch Zeugen stellen. Er meint, die Dreiern, die Kuchenhexe, die habe mal gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Sag mal, was stehen Sie eigentlich hier rum? Ich... Hab doch eine kleine Geburt. Na, dann warten Sie doch, bis Sie dran sind. Setzen Sie sich. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Ich kann Ihnen sagen, Glasenapp, es wäre mir eine direkte Genugtuung, hier mal recht gründlich zwischenzufahren. Ganz richtig, Herr Amtsvorsteher. Dass die Leute merken, mit wem sie es zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag. Wer war nicht dabei? Natürlich der Fleischer. Dem Mann traue ich das Schlimmste zu. Wenn der noch so scharfstumme Gesichter macht. Man kennt sie ja. Diese Wölfe im Schafspelz können keiner Fliege ein Beinchen ausreißen. Aber wenn es drauf ankommt, sprengen die Hunde ganze große Ortschaften in die Luft. Ja? Gehorsam, Herr Diener. Ah, Herr Mottes, ich erwarte Sie schon. Na, was gibt's? Frau Dreier will gegen 11 Uhr hier sein. Die Sache wird einiges Aufsehen machen. Es wird ein großes Geschrei entstehen. Na, Gott sei Dank, ich bin drauf gefasst. Ich stehe hier ja nicht zu meinem Vergnügen. Ich erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Also, Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich verfasst. Wenn ich ihn heute Mittag abschicke, kann übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Nun wird man aber über mich hier fallen. Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Ich werde mal mit ihm über sich sprechen. Donnerwetter, sehen Sie mal da zum Fenster raus. Da kommt ja der Fleischer. Was will denn der Mensch? Hat doch nicht etwa Lunte gerochen? Herein! Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Amtsvorsteher. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer. Ganz recht. Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen? Wenn Sie gestatten, so möchte ich das tun, ja. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, dem Pelzdiebe auf die Spur zu kommen. Was haben Sie nur also so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie etwa von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich vorziehen... Was würden Sie vorziehen? Ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Ja, meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. Sie hielten sich für verpflichtet. Gut. Na, sagen Sie also, was Sie wissen. Also, Herr Zusteher. Ich bin also am Sonntag Kahn gefahren. Ich hatte den Kahn von der Wolfen genommen und ihre Tochter saß vorne am Ruder. Gehört das denn unbedingt zur Sache? Ja, allerdings. Nach meiner Meinung. Na, schon gut, schon gut. Dass wir weiterkommen. Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Da hat er einen Spreekahn angelegt. Das Eis, das wir sahen, war dort aufgestaut und wahrscheinlich war er dort festgefahren. So, na, also das interessiert uns nun weniger. Was ist denn der Kern von der ganzen Sache? Herr Amtsvorsteher, es liegt mir daran, dass die Sache entdeckt wird. Auf dem Kahn befand sich ein alter Schiffer, wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, höchstwahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ich hätte ihn vielleicht für Marder gehalten. Ich fuhr heran, soweit es möglich war, und konnte so ziemlich gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddeliger Schiffer und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht. Es war auch ein nagelneues Stück. Ich höre. Ich höre. Und? Was weiter? Was weiter? Nichts. Sie wollten mir doch eine Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sie haben uns hier eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Pelz trägt. Nur Schiffer tragen mitunter Pelze. Das ist doch keine große Neuigkeit. Na, darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Guten Morgen. Da ist Ihnen wohl sowas mal vorgekommen. Das ist ja unglaublich. Der Mann ist ja bodenlos dumm außerdem. Ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Da ist der Mann wohl plötzlich verrückt geworden? Ich besitze ja selbst einen Biberpelz. Bin doch deshalb noch lange kein Dieb. Schockschwere Not, was ist denn das wieder? Also man kommt doch nicht zur Ruhe. Herr Motes, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie bitte rüber in meine Privatwohnung. Dort können wir ungestörter verhandeln. Selbstverständlich, Herr Amtsvorsteher. Zum so und so vielen Male dieser Krüger. Der ist ja wie von Taranteln gestochen. Also wenn der alte Esel fortfährt, mich zu planen, dann fließt er doch mal zur Türe raus. Ja! Ja, kommen Sie nur ruhig mit rein, Herr Dr. Fleischer. Ja, wenn Sie unbedingt meinen. Natürlich, ein zweites Mal, da wird er Sie nicht abweisen. Kommen Sie auch mit rein, Frau Wolfen. Ich möchte mir etwas mehr Ruhe mit... Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Ja, verhandeln Sie ruhig, ja? Wir können warten. Dann werden Sie nachher vielleicht auch mit uns verhandeln. Also bitte, Herr Mottes, drüben in meiner Privatwohnung. Jawohl, und wenn Sie Frau Dreier etwas sehen, ich möchte Sie auch lieber drüben verhören. Sie sehen ja selbst, hier ist es unmöglich. Hier... Der Herr Dr. Fleischer hier, der weiß auch etwas von der Frau Dreier. Der kann Ihnen sogar etwas Schriftliches geben. Jose Mardina empfehle mich bestens. Ach, empfehle mich. Der Mann, der hat's nötig, sich zu empfehlen. Ich bitte, enthalten Sie sich Ihrer Bemerkung. Ach Gott, das sag ich noch einmal. Der Mann ist ein Schwindler. Ja. Also zuerst möchte ich diesen Mann hier abfertigen, diesen Schiffer. Meinen Sie mir? Ja, Sie. Was haben Sie also? Habe eine kleine Geburt. Ah ja, Glasen ab, die Bücher. Die Bücher, jawohl. Setz dich wieder. Jawohl. Setz dich. Ja, mir erst das mal vom Halse schaffen. Was haben Sie also für ein Anliegen, Herr Krüger? Kein Anliegen, gar kein Anliegen habe ich. Ich komme, mein gutes Recht zu beanspruchen. Was wäre das für ein gutes Recht? Mein gutes Recht, Herr Amtsvorsteher. Das Recht, das ich habe als ein Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuerhalten. Ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, noch gar nicht. Das kann ja auch gar nicht sein. Aber dennoch sehe ich, dass nichts geschieht. Die ganze Sache, die nimmt überhaupt keinen Fortgang. Sie glauben, das geht so im Handumdrehen? Ich glaube gar nichts, Herr Amtsvorsteher. Ich wäre dann wohl nicht hierher gekommen. Ich habe vielmehr bestimmte Beweise. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Ich könnte Sie jetzt schon unterbrechen. Na, also ein, zwei, und reden Sie aber nur weiter. Sie können mich gar nicht unterbrechen. Als preußischer Staatsbürger habe ich Rechte. Und wenn Sie mich hier unterbrechen, dann gibt's eben andere Orte zum Reden. Sie nehmen sich meiner Sache eben nicht an. Na bitte, wollen Sie das begründen? Na bitte, Herr, diese Frau ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Sie hat den Weg nicht gescheut, Herr Vorsteher, obgleich sie doch eine arme Frau ist. Aber Sie haben sie einmal abgewiesen und heute ist sie wiedergekommen. Er hatte eben keine Zeit, da Herr Amtsvorsteher. Ach, bitte. Weiter. Ich bin doch noch lange nicht fertig, ja. Was haben Sie zu der Frau gesagt? Sie haben der Frau ganz einfach gesagt, Sie hätten jetzt keine Zeit für die Sache. Sie haben nicht mal die Tochter verhört. Sie wissen auch nicht den geringsten Umstand von dem ganzen Vorfall. Da wissen Sie überhaupt nichts. Also jetzt möchte ich Sie bitten, sich etwas zu mäßigen. Ich bin gemäßigt, ja. Ich bin sehr gemäßigt. Ich bin viel zu gemäßigt, Herr Amtsvorsteher. Ich bin ein noch viel zu gemäßigter Mensch. Was sollte ich denn sonst auch zu so etwas sagen? Was ist denn das hier überhaupt für eine Art von Untersuchung? Dieser Herr hier, der Herr Fleischer, der ist bei Ihnen gewesen mit einer Beobachtung, die er gemacht hat. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Psst, halt. Warten Sie mal. Hey, Sie. Herr Amtsvorsteher? Sie sind doch Schiffer. Seit 30 Jahren habe ich geschiffwerkt. Sie sind aber schreckhaft. Sie zucken ja so. Ich habe mal richtig ein bisschen verschrocken. Tragen nur die Spreeschiffer öfter Pelze. Manch einer hat seinen Pelz immer zu. Der Herr dort hat einen Schiffer gesehen, der hat im Pelz auf dem Deck gestanden. Da ist nichts verdächtig bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die schöne Pelze haben. Ich habe sie ja selber ihnen. Na sehen Sie, der Mann hat selbst einen Pelz. Aber schließlich doch keinen Biberpelz. Da gibt es viele, kann ich Ihnen sagen. Ja, die haben die schönsten Biberpelze. Warum auch nicht? Das Geld langt ja. So, Sie können sich setzen. Dankeschön. Ja, bitte setzen Sie sich. Also fahren Sie fort. Herr Krüger, das war nur so ein kleiner Abstecher. Ich wollte Ihnen nur mal vor Augen führen, was es auf sich hat mit dieser Beobachtung. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Es wird uns doch deshalb im Traume nicht einfallen zu sagen, er hätte den Pelz gestohlen. Es wäre ja eine Absurdität. Was? Also ich verstehe kein Wort davon. Na, da muss ich noch etwas lauter reden. Und da ich mal gerade im Reden bin, da möchte ich Ihnen auch gleich mal was sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern einfach als Mensch. Wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger, der sollte mit seinem Vertrauen mehr haushalten. Sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Was denn? Mein Umgang? Was denn? Mein Umgang? Jawohl, Ihr Umgang. Ach Gott, da geben Sie nur auf sich selber Acht, mein Lieber. Ja, solche Leute wie Modus, mit denen Sie umgehen, die sind bei mir aus dem Hause geflogen. Nicht wahr, Herr Fleischer? Sehr richtig. Dem Mann, der in Ihrer Privatwohnung wartet, Herr Amtsrichter, dem habe ich bei mir die Tür gewiesen. Ja, er hat mich um meine Miete beschwindelt. Der Mann ist doch reif für die Staatsanwalt. Ich bitte gefälligst, hier dieses Schreiben durchzulesen. Das Blatt hat Frau Dreyer selbst unterschrieben. Und der Herr Modes, der hat sie zu Meineid verleiten wollen. Sie hat gegen mich aussagen sollen. Das ist hier ein unbescholtener Mann. Und den will dieser Schuft ins Elend bringen. Und Sie reichen diesen Menschen auch noch dazu die Hand. Also ich bin nun am Ende mit meiner Geduld. Was Sie mit dem Manne zu verhandeln haben, das geht mir nichts an, ist mir auch gleichgültig. Entfernen Sie mal den Wist da, ihr Fels. Das ist der Freund des Herrn Amtsvorstehers. Das ist der Gewehrsmann. Ein schöner Gewehrsmann. Ein Revolvermann, wollen wir lieber mal sagen. Ich bin keine Menschenrechenschaft schuldig. Was ich tue und lasse, ist meine Sache. Mit wem ich umgehe, ist meine Sache. Und was ich denke und schreibe, ist meine Sache. Jawohl, das ist seine Sache. Ich bitte mir endlich Ruhe aus. Soll ich den Gendarm holen? Ach was? Entfernen Sie den Wisch, gefälligst. Der Wisch da kommt vor den Staatsanwalt. Guten Morgen. Das mögen Sie halten, wie Sie wollen. So was. Damit diese Sache nur aus der Welt kommt. Wo haben Sie also das Paket gefunden, Wolfen? Ich hab's doch ja nicht gefunden, Herr Vorsteher. Na, wer denn sonst? Meine jüngste Tochter. Na, warum haben Sie die nicht mitgebracht? Die war doch vorhin hier, Herr Amtsvorsteher. Ich kann sie schnell rüberholen. Ach, das verzögert doch aber die Sache. Hat Ihnen das Mädel nichts erzählt? Sie sagten doch auf dem Wege zum Bahnhof. Bahnhof? Ah, der Dieb ist also wohl nach Berlin. Na, da werden wir schlechtes Suchen haben. Ich glaube das gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt, um uns irrezuführen. Das kann ganz gut möglich sein. Na, Wolfen, Sie sind doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Nee, Herr Vorsteher, nee. Ich kann mal nicht helfen. Da bin ich doch nicht ganz Ihrer Meinung. Wenn der Dieb in Berlin ist, was braucht er dann hier bei uns so ein Paket verlieren? Man verliert doch sowas nicht immer absichtlich. Sehen Sie bloß das Paket einmal an. Da ist alles so schöne zusammengepackt. Die Weste, der Schlüssel, das Stückel Papier. Ich glaube, der Dieb ist hier am Ort. Bedauere, ich neige nicht zu der Ansicht. Ich habe eine viel zu lange Erfahrung. Und aufgrund dieser langen Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Betracht kommt. Na, also, so geht das nicht. So kommen wir nun und nimmer zu etwas. Sie müssen mir gänzlich freie Hand lassen. Ich habe schon meine Verdachte gefasst und will einstweilen nur noch beobachten. Es gibt hier so einige dunkle Gestalten. Die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Frühzeitig fahren sie rein nach Berlin mit schweren Hucken auf dem Rücken und abends kommen sie leer zurück. Die Gemüsefrauen. Ah, nicht nur die Gemüsefrauen, Herr Krüger. Ihr Pelz ist wahrscheinlich auch so gereist. Unmöglich ist nichts auf der Welt. Na, also ich lasse nicht eher Ruhe, Herr Vorsteher, als bis ich zu meinem Pelze komme. Also was gemacht werden kann, wird gemacht. Die Wolfen kann ja mal ein bisschen rumhören. Och, auf sowas verstehe ich mal so schlecht. Aber wenn sowas nicht rauskommt, nee. Wo bleibt da auch alle Sicherheit? Sie haben ganz recht, Frau Wolfen, ganz recht. Also ich bitte, Herr Vorsteher, das Becken genau zu besichtigen. Und übermorgen früh, Herr Vorsteher, da werde ich wieder so frei sein, nachzufragen. Also, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei dem Kerl ist was los da oben. Na, zu Ihnen. Was wollten Sie? Herr Amtsvorsteher, ich habe eine Geburt. Geburt? Ein kleines Mädchen habe ich, Herr Amtsvorsteher. Ja, schön. Wie heißen Sie? August Philipp Wulko. Glasen ab. Erledigen Sie das. Jawohl, Herr Baron. Ich danke auch schön, Herr Amtsvorsteher. Sagen Sie mal, Wolfen, ist Ihnen der Schriftsteller Motes bekannt? Och, bei sowas wissen Sie, da schweige ich lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Jutet erzählen. Von Fleischer dahin umso mehr. Das ist Ihnen noch wirklich kein übler Mann. Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein. Nee, wissen Sie, dazu traue ich nicht. Ich bin immer geradezu gewesen, Herr Vorsteher. Wenn ich mit dem Maule nicht immer so vorne weg wäre, dann wäre ich schon viel weiter. Na, also bei mir hat Ihnen das noch nicht geschadet. Bei Ihnen noch nicht, Herr Amtsvorsteher. Nee. Sie können auch ein offenes Wort vertragen. Vor Ihnen, da braucht man sich wirklich nicht verstecken. Kurz, Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch, ja. Das ist er auch. Na, denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Und Sie an meins. Gut. Wollen wir mal sehen. Na, Herr... Wulko. Wulko, alles erledigt? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Herr Wulko, kennen Sie die Wolfen? Die Wolfen? Das ist nämlich hier unsere fleißige Waschfrau. Die denkt, alle Menschen sind so wie sie selber. So ist es aber leider nicht in der Welt, Mutter Wolfen. Sie sehen die Menschen von außen an. Unser Eins blickt nun schon etwas tiefer. Und so wahr es ist, wenn ich ihr sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut, so sah ich ihn mit gleicher Bestimmtheit. Ihr Dr. Fleischer, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Na, da weiß ich nun nicht. Sie hörten von Gerhard Hauptmann Der Biberpelz, Funkeinrichtung Walter Netsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Von Wehrhahn, Amtsvorsteher, Kurt Horwitz. Na, was ist es denn schließlich, für was man hier kämpft? Die höchsten Güter der Nation. Rentier Krüger, Hans-Hermann Schaufuß. Ich bin gemäßigt, ja. Ich bin sehr gemäßigt. Ich bin viel zu gemäßigt, Herr Amtsvorsteher. Ich bin ein noch viel zu gemäßigter Mensch. Dr. Fleischer, Albert Lieven. Guten Morgen, Herr Amtsvorsteher. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Motes, Wolfried Lier. Ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Die kenne ich ganz genau. Frau Motes, Edith Schulze-Westrum. Mit meinem Mann ist nicht zu spaßen. Wenn der sich was vornimmt, der lässt nicht locker. Gut sind sie doch, die Eier. Frau Wolf, Waschfrau, Therese Giese. Ich kann Ihnen sagen, wenn's drauf ankommt, den stehligen Stuhl unterm Hintern weg. Julius Wolf, ihr Mann, Otto Wernicke. Du bist ja mein Dusselig. Ich kann doch nicht stehlen. Die Töchter, Leontine, Eva Ingeborg Scholz. Vor Scheintaum Schulzen fürchte ich mir nicht. Der hat mir schon mal an Kinn gefasst. Adelheid, Annemarie Wernicke. Ein Klapperstorch? Hat der auch Hörner? Das weiß ich schon. Ein Rehbock ist das. Schiffer Wulko, Gerhard Bienert. Ein Biberpilz. So ein Sticker Sieb, also 60 Daler. Die bin ich imstande und lege sie an. Glasenapp, Klaus W. Krause. Mal wieder die Pelzgeschichte, oder? Mit euren Lappalien da. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Amtsdiener Mitteldorf, Ewald Wenk. Es muss was geschehen. Das geht nicht so weiter. Der ganze Ort muss gesäubert werden. Es kracht, Mutter Wolfen. Das können Sie mal loben, Mutter Wolfen. Regie Walter Ohm.